Wen immer Gott zuerst schuf, bei uns hat er sich angestrengt. Vielleicht gab er uns euch nur als Geschenk. Vielleicht war es auch umgekehrt. Egal, er hat sich angestrengt. Er kümmert sich um uns. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe des blog.über.de Podcasts. Heute ohne Urlaubsvertretung, denn ich bin wieder zurück. Und Ja, Stefan ist auch da. Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zum Blogcast. Wir grüßen euch. Und wir haben noch ein wunderschönes Intro gehabt, oder Stefan? Ja. Mal gucken, passt doch wie die Faust aufs Auge oder ein schönes Wortspiel, ne? Wir sind die Jungs. Ja, mal schauen, wie viel Zuhörer wir dadurch verlieren. Aufgrund arroganter Haltung. Ja, achso, wir sollten kurz noch die Quellenangabe machen. Das Lied ist von der Band Der Automat. Findet ihr unter www.derautomat.de. Und der Song, wie schon gesagt, Wir sind die Jungs. Genau. Da könnt ihr es euch, glaube ich, sogar komplett runterladen, wenn nicht bei MySpace. Die haben auch eine MySpace-Webseite. Ja. Ja, das war auf jeden Fall schön. Genau. Und du bist auch wieder da, René. Das ist auch schön. Ich bin auch wieder da. Zurück aus dem Urlaub quasi. War ja nicht wirklich Urlaub, war ja Arbeitsurlaub. Also? Dachte, du hast gefaulenzt. Hast keinen Bock. Nee, ist ja nicht so wie du. Du hast ja gar keinen Urlaub und faulenzt trotzdem. Du stehst ja noch in den Diensten der Firma. So ist es. Wie ist es so? Geld im Sitzen zu verdienen. Entspannt. Irgendwann weiß man nicht mehr, wie lange man schlafen soll. Man kann irgendwann nicht mehr schlafen. ich wollte nur sagen, das hört doch bald auf, ne? Nicht, dass du dich jetzt zu sehr dran gewöhnst. Ja, stimmt. Das ist gefährlich dabei, ne? Aber ich werde schon überleben. Es kommen auch wieder andere Zeiten, muss ich mir sagen. Aber weißt du, was ich gehört habe? Oder besser gesagt gelesen habe? Dass man seine Karriere durch Spielen, durch Computerspielen ankurbeln kann. Aha. Du solltest vielleicht jetzt, wo du die Zeit dazu hast, damit anfangen. Oder du machst es so wie, wir kennen ja Leute, die machen das auch, die während kurbeln ihre Karriere während der Arbeitszeit an. Das ist natürlich die günstigste Variante, denke ich mal. Ja, da kannst du doch auch ein Lied von singen, oder? Ich habe es auch miterlebt, ja. Ja. Hört der Chef eigentlich zu, der Alte? Weiß ich nicht. Aber falls ja, dann sei er an der Stelle gegrüßt. Alles schick. Alles schick. Genau. Ja. Ich wollte zur letzten Sendung noch was sagen. Mit Dirk. Also diese Staffel ist ja jetzt abgeschlossen, ne? Unsere Gastmoderationsstaffel. 3 Folgen mit Pizzi, Maite und Dirk. Ja, war ein erfolgreicher Test, würde ich mal sagen, ne? Ist wiederholungsbedürftig. Definitiv, definitiv. Ja, und ich hatte mir die letzte Sendung ja auch angehört und da hatte... ihr habt euch ja lustig gemacht über meine Jugendbilder. Na, mit Recht, oder? Und also eigentlich sollten wir wirklich mal dafür sorgen, dass alle ihr Bild da reinstellen. Ich habe ja deins schon gesehen. Was eigentlich? Wie? Ja, ich glaube sogar auf deinem Führerschein. Hast du da nicht? Da hast du ein Passbild drauf, wo noch 13 warst, oder? keine Ahnung. Na, ich habe auf jeden Fall mal ein Bild gesehen, sah sehr lustig aus. Sollte man eigentlich der Menschheit nicht vorenthalten. Mhm. Na, mal schauen. Müssen wir mal gucken. Werden wir einen Aufruf starten bei Gelegenheit. Aber Dirk hatte gesagt, er hat Kampfsport gemacht. Hat er das richtig mitbekommen? Ja, er wusste aber nicht mehr... Bis zu welchem Gürtel er gekommen war, richtig, ne? Richtig, richtig, richtig. Und er hat gegrübelt, was ich gemacht hatte. Ich habe auch erzählt, dass ich hier meinen... Der da von mir weggelaufen ist, mein alter, guter, alter Bekannter, dass ich den auch aus einem Kampfsportverein kannte und das war auch Karate. Karate? Ja, und oder wie man auch sagt, Karate. Karate, ja. Weißt du, was es heißt, Karate? Karate, Karate? Nein. Das heißt leere Hand, wenn ich mich leere rechte. Hand? Ja, richtig. Aha. Weißt du, es ist wie Zaubern, mit der leeren Hand, die man ein blaues Auge zaubern. Ja, und warum machst du es nicht mehr? Ja, ich war dann, ich brauchte mich nicht mehr gegen die größeren wehren und dann habe ich damit aufgehört. Ach so. Und ich hatte übrigens auch bis zum gelben Gürtel gemacht und was viele nicht wissen ist, dass man beim Karate ja den weißen und den gelben Gürtel machen muss. Also man muss auch für den weißen Gürtel eine Prüfung ablegen, mhm. Braucht aber nicht da vor der Zeit der Prüfung ohne Gürtel rumrennen. Das wäre ein bisschen blöd, weil da wäre man den anderen gegenüber benachteiligt. Aha. Nee, da kenne ich mich nicht aus. Kann ich nee, jetzt nicht. Weißt du es. Hast du auch noch was dazugelernt? Ja, nee, natürlich. Aus dem Block lernt man ja. Ja, Bildungsoffensive im Block. Richtig. Und was Dirk auch noch vergessen hatte. Er hatte so schön aufgezählt, wo er überall geholfen hat. Und was hat er vergessen? Das Footballspiel, den Berliner Freiwilligentag. Richtig. Und wir hatten sogar den Freiwilligentag angesprochen. Ja. Mensch, ja, der macht zu viel. Der verliert schon den Überblick. Naja, aber Football gerät ja sowieso langsam in Deutschland in Vergessenheit. Ja, ich möchte nicht, dass du jetzt wieder anfängst zu weinen, René. Wollen wir das Thema umgehen? Ja, ich habe mich dazu auch noch gar nicht im Blog ausgelassen, weil ich eigentlich die Insider-Information hatte, dass am 14. Juli erst die entscheidende Information nach außen geht. Tja, ja, aber gut, wir können es ja sagen, die europäische Football-Liga gibt es nicht mehr. Ja, der Spielbetrieb wurde eingestellt. René, ja. Seine Leidenschaft ist weg. Naja, Gott sei Dank nicht ganz. Es betrifft jetzt nur das Große im Olympiastadion. Die kleinen Sachen, die sind ja noch immer zugegen. Ja, bei ja, was passiert jetzt mit den Footballern? Die sind jetzt arbeitslos, oder wie? Nee, das sind doch alles Amerikaner. Die Einzigen, die arbeitslos sind, sind die, die deutschen Büroangestellten oder wie man es im Slang nennt, die Front Office. Hartz IV, ne? Das glaube ich nicht. Also das sind ja zum Teil. Die werden schon einen Job finden. Ja, sind ja im Sportbereich, die kommen da bestimmt irgendwo anders unter. Aber bei dir sieht es ja sporttechnisch da schon ein bisschen besser aus, ne? Bei mir? Na hier, Fußball-Bundesliga. Ach so. Oder ja, Bundesliga? Richtig, Bundesliga. Na, da ist gerade einiges im Gange sozusagen. Da kann man noch nicht definitiv sagen, was da jetzt passiert. Da geht es natürlich wieder mal um die Fernsehrechte. Das Experiment mit dem eigenen Bundesliga-Sender, der extra gegründet wurde, scheint gescheitert, aber was da jetzt nun genau passiert, wird wohl in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Nein, das, was jetzt alles im Blog steht, auch dazu. Das hast du dir aus den Fingern gezogen. Genau, nö, das ist meine Fantasievorstellung. Nein, nicht wirklich. Das ist alles den aktuellen Medienberichten zu entnehmen. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass es auch so eintritt, weil sonst würden nicht so viele Medien darüber berichten. Ja, aber Stefan, die Leute lesen ja nicht die aktuellen Medien, die lesen doch den Blog und hoffen, dass sie da ausreichend informiert werden. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, Sport interessiert ja gar keinen. Lass uns mal intern wühlen, was es intern so letzte Woche gab. Oh, da gab es eine ganze Menge. Sportlich haben wir natürlich ein Thema. Unser Axel ist nämlich gelaufen beim zweiten Airport-Run auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld. Oder wie es bei der Deutschen Bahn heißt, Berlin-Schönefeld-Flughafen. Ja, und der Stadt, Ort und Lokalität. Er ist durch Silikon. Richtig. Als 350. von 1430. Ne, 1000 sehen wir noch mal, waren es gerade. Achso, das andere war die Beitragsnummer. Genau. Ja, nee, also ein Toplauf, 1 Stunde 45 hat er rund gebraucht, für 20 Kilometer. Ein Halbmarathon auf dem Flughafengelände, beziehungsweise dran vorbei. Also es war sehr schön. Ich war ja auch da, hab ihn angefeuert und hab mir, während er gelaufen ist, die Zeit mit seiner Freundin und seiner Schwester vertrieben. Ha. War auch sehr amüsant. Und ja, wir haben dann im Ziel auf ihn gewartet und dann kam er dann auch irgendwann, nachdem wir da eine halbe Stunde gestanden haben. Der hat wahrscheinlich nicht die Strecke gekannt, die ihr gelaufen seid. Doch. Wir haben ein bisschen gesucht, weil Start und Ziel waren nicht an einem Ort, somit haben wir noch ein bisschen Weg vor uns gehabt und das war genau richtig für die Zeit, in der er gelaufen ist. Also es war ein sehr schöner Abend, danach gab es dann noch Bierchen und Würstchen, also so ein schöner Grillabend war das sozusagen. Apropos Bierchen, ich bin jetzt auch umgestiegen. Auf Bier? So an richtiges Bier komme ich ja nicht ran, ne? Deswegen habe ich ja immer meine Flasche Malzbier. Mhm. Aber ich kann das gespritzte Bier empfehlen, also das ich weiß nicht, ob das Saft und Bier gemischt ist. Das gibt's mit Orange und Limone. Aber woher hast du denn deinen Bierbauch, frage ich mich, wenn du kein Bier trinkst? Woher willst du denn wissen, was wir uns ewig nicht gesehen? Außerdem, ich habe nicht einen Bierbauch, sondern ich habe 6 Bierbäuche. Die sind so in 2 Reihen nebeneinander angeordnet. Verstehe, verstehe. Nee, aber da können wir uns wirklich mal zusammensetzen und dann besaufen wir uns mit den gespritzten Bier. Das sind 4%. Aha. Ich glaube, da haben wir einen Wasserschaden, ehe wir besoffen sind. Beim nächsten Bloggerfest. Bloggerfest? Wie viel kommen denn? 12? Oh, keine Ahnung. Da müssen wir eine ganze Straße sperren lassen. Genau, das ist ja jetzt kein Problem. Connections haben wir ja. Olympiastadion ist auch wieder frei, das heißt, das kann man für siehst du, das ist die Folge davon, wenn man mal 2 Nicht-Malzbier trinkt. Da wird die Zunge schon unkontrolliert. Ich wollte sagen, da Football im Olympiastadion ja nicht mehr ist, kann man das jetzt auch für Veranstaltungen buchen, wieder das Olympiastadion. Ja, wäre eine Möglichkeit, ne? Meine, muss jeder halt ein bisschen was zulegen und dann klappt das auch. Blockparty 2007, das Fest. Genau. Nee, genau, und dann wir machen das Fest unten auf dem Rasen und dann lassen wir 70.000 Zuschauer noch rein, die können dann zugucken. Die können zugucken. Und dann finanzieren wir das auch. Das ist echt eine gute Idee. Ja, mal fragen, ob das geht. Die Fragen kostet ja nichts. Jo, kein Thema, ne? Aber wir waren ja beim Flughafenlauf. Ja, nach dem Lauf gab es natürlich noch Siegerehrung. Axel hat leider auch nichts gewonnen bei der Tombola. Da haben dann am Ende, hat man so den Eindruck gehabt, nur Flughafenmitarbeiter gewonnen. Ich wollte ja sagen, er hat den falschen Job gehabt, um das zu gewinnen. Ja, nee, also was man auch sagen muss, irgendwie kam das auch wie eine Werbeveranstaltung des Flughafens rüber. Ist ja klar, ist ja auch ein Airport dran. Aber man hätte sich schenken können, irgendwie die einzelnen Mitarbeiter der Abteilung des Flughafens irgendwie zu ehren, vor allem, weil das war dann langweilig, fand ich. Oh, der Herr Meier aus Abteilung 7 hat gewonnen. Genau, irgendwie so kam es teilweise rüber, aber es war schon trotzdem ein schöner Abend. Habt ihr euch nicht gewundert, dass die Loskarten, die ihr ausgefüllt habt, nicht gelb waren im Gegensatz zu denen von den Flughafenmitarbeitern? Ja, die sind, haben wir zwar in die Lostombola gesteckt, aber die sind woanders bestimmt dann weitergeleitet. So. Oder die haben die Karten entgegengenommen und dann in die Tonne reingeworfen, dann hatten die 2 Tonnen. Genau. Die es schwarze Albert-Tonne. Nee, als Axel seine Karte reingeschmissen, gab es ein Schreddergeräusch. Ja. Nein, war nur ein Spaß. Ne? Also der zweite Airport ran war sehr schön, weil vormittags hat es noch richtig geregnet hier in Berlin. Aber abends, als der Lauf war, kam die Sonne raus und es war wunderschön. Und nächstes Jahr ist ja der dritte Airport ran und da ist Axel bestimmt wieder dabei, wie ich ihn kenne. Ach, der ist doch schon viel früher wieder am Laufen. Richtig, Berlin-Marathon, ne? Nee. Such mal im Blog nach Real, ich mach das mal selber schnell. Ja, das ist doch der Berlin-Marathon. Was? Der ist von Real gepowert? Ende September, der Real-Berlin-Marathon. Warte mal, wenn ich nach Real suche, finde ich den gar nicht. Marathon? Mit TH, ja. Ah. Hä, da finde ich den auch. Ach nee, er hat das in die Kommentare geschrieben. So ist es. Stimmt, und zwar im Beitrag 1430. Schöne Fotos. Oh, also den muss man sich nochmal angucken, der Beitrag. Axel, das Känguru. Genau, Axel halbnackt. Nee, komm, damit die Leute sehen, muss man Axel nackt. Nee, wir müssen ja schon ehrlich sein. Das ist ja kein Adult-Blog oder so. Wir haben hier Axel in hautengen Sachen. Also wer das sehen möchte... Richtig sexy Kleidung. Also, 34. Berlin-Marathon mit Axel. Am 30. September, 9 Uhr. 30. September, naja, sind wir dabei. Genau. Ja, aber einer, der nicht dabei war beim Airport ran, der aber sonst eigentlich immer freiwillig dabei ist... Der wahrscheinlich der da Dürre. Gestanden hätte als Einweiser für Axel. Axel, definitiv. Hier lang, du musst hier lang laufen. Der Axel vielleicht ein Bein gestellt hätte, nee, den anderen höchstens. Ja. Das ist der Dürr und der ist gerade woanders, der macht nämlich Urlaub, ne? Ich hab's mitgekriegt. Irgendwie war mir das ein bisschen konfus. Der hat 4 Wochen Urlaub? Ja. Mann, ey. Der hat ein Leben, wa? Kennst du noch jemanden, der 4 Wochen Urlaub hat? Nee. Ey, wenn die ganze Firma vom Dirk jetzt im Urlaub ist, dann können wir doch mal ganz schnell die Hitparade runter singen. Merkt da keiner. Ja. Nee, aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf. Nee, gehen wir lieber nicht drauf rein. So, der ist im Urlaub, 4 Wochen. Richtig. Was macht denn der? Wieder so eine Tour hier durch Spanien? Er ist im Frankenland. Mm. Sucht sich eine nette Fränkin. Nein, ich glaube, er erholt sich dort von der Arbeit in Berlin. Und ich hatte mal telefoniert mit ihm. Da war das Wetter auch nicht so doll, so wie hier. Du hast mir erzählt, eine Stunde. Richtig, also muss ich mal mein Handy-Akku loben, das war sehr gut. Was hat denn der für einen Vertrag, der Dirk, dass er dich eine Stunde anrufen kann? Nee, ich habe ihn ja angerufen. Ach, du hast ihn angerufen? Ja, er hat ja mittlerweile auch den. Ja, der Urlaub Anbieter. Bekommt ihr nicht. Nee, war halt auch so schlechtes Wetter und regnerig und naja, da konnte er nicht so viel machen, aber er hat ja in der Zwischenzeit ein paar WLAN-Netze gehackt, hat er ja geschrieben. Ja, ja, interessant. Ey, ich suche immer nach WLAN-Hotspots und finde nichts und der Dirk, der sitzt irgendwo im Frankenwald und surft hier mit der PSP im Internet, ey. Genau. Und er ist ja dort auch hingeflogen, ne? Das hat er ja auch mal geschrieben. War vielleicht eine kluge Entscheidung. Vielleicht hat er gewusst, dass die Bahn streikt. Ja, stimmt, das wäre in die Hose gegangen. Ja. Ich habe heute gehört, die streiken ja bei der Bahn, ne? Und die haben wohl trotzdem, obwohl sie wussten, dass zwischen 8 und 11 Uhr keine Züge fahren, haben sie trotzdem immer fleißig die S-Bahn-Züge angesagt und die Verbindung. Ach so? Ja, na, wahrscheinlich sind das die Mitarbeiter gewesen, die nicht streiken. Nur kamen halt keine. Ja, was sollen sie machen? Müssen ja trotzdem ihrem Job nachgehen, sonst können sie ja auch streiken, ne? Hm. Naja, wer weiß, Welt, das noch endet. Ja. Verrückte Welt. Da passiert bestimmt noch einiges. Aber jetzt passiert ja auch was im Blog. Im Blogcast. Wir haben nämlich was Neues für euch. Ah ja, sind wir schon so weit mit der Zeit davongeschritten? So weit sind wir schon. Tatsache. Wir sollten das Format verlängern, vergrößern. Ja, 3 Stunden pro Sendung. Nee, wir machen mal so, wir hören genau nach 20 Minuten auf. Also wir schneiden einfach dann ab, wir machen ganz normal weiter und schneiden dann einfach nach 20 Minuten ab. Genau, und dann ist es ein fließender Übergang zur nächsten Folge. Ja. Nee, den Rest, den gibt's nur im Login-Bereich. So ist es, ne? Nee, wir haben nämlich was Neues für euch. Jetzt ablesen, über SMS. Ja. Das Ende. Ja, entschuldige, erzähl weiter, Stefan. Ja. Wir haben was Tolles Neues. Ja, richtig. Wer hatte eigentlich die Idee dazu? Die Idee ist geboren aus 2 Dingen. Ne? Wir haben da eigentlich 2 Dinge in einen Topf gerührt. Richtig. Und zwar einmal war das, wir haben ja in der Firma immer Internetradio gehört, als was vertraglich noch nicht ausgeschlossen war. Ja. Ja, da hatten wir immer Internetradio gehört und zwar einen Schlagersender. Und irgendwann fanden wir die Schlagerzeilen so lustig und amüsant, dass wir sie mal haben rausgeschrieben, ne? Die Mühe hast du dir ja gemacht. Ich habe sie dir mal gesagt und du hast immer notiert und hast sie ordentlich und fleißig gesammelt. Genau. Ja, und diese Sammlung wollten wir euch eigentlich nicht vorenthalten und dann kam das Google-Übersetzungstool. Genau, was jetzt in einer neuen Version verfügbar ist, heißt Google-Übersetzer, ne? Ja, bei Google ist alles in Deutsch. Nee, Google-Übersetzung heißt es und zu finden unter translate.google.com. Dort findet ihr das neue Portal, den neuen Google-Dienst. Und deshalb haben wir gedacht, wir nennen unser Spiel einfach mal das Übersetzungsspiel. Das Übersetzungsspiel. Ja, und was steckt dahinter? Ja, wird dahinter, es denn interessant sein, jetzt weiter zuzuhören, die restlichen 30 Minuten? Definitiv, denn Google erklärt ja, dass dieser Dienst mittlerweile auch richtige Redewendungen und sprachlich gebräuchliche Begriffe und Sätze übersetzen kann. Und das wollen wir einfach mal testen. Ja, und dazu nehmen wir die Schlagerzeilen, weil erstmal, also die können wir uns euch einfach nicht vorenthalten, weil die sind so der Hammer. Also was da im Kopf eines Schlagersängers oder eines Texters abgeht, ist echt, also... Das ist wirklich... Da gehen das Gefühle ist so tight. Ja, nee, aber das ist echt der Hammer. Und ja, und das werden wir einfach mal verbinden. Ne? Das heißt, du nimmst jetzt diese Zeilen, die mir sicherlich schon aus meinem alten Gedächtnis geflogen sind... Hackst ich hoffe die, es. Tippst die fehlerfrei in Google-Übersetzungen ein. Ja, habe ich schon alles gemacht. Und gibst mir den englischen Text und ich versuche, die deutsche Übersetzung herauszufinden. Und dann freuen wir uns gemeinsam über die tollen Textzeilen. Deutscher Schlagermusik, würde ich mal sagen. Und das kann passieren, also wenn ihr nicht schlagerabhängig werden wollt, dann schaltet jetzt lieber ab. Aber ich denke mal, wenn ihr diese Übersetzung hört, dann wollt ihr nur noch Schlager hören. Ja, und am besten, das schon vorweg, wir sagen nachher nochmal die Kontaktmöglichkeiten, aber wenn ihr einen Schlager hört oder eine Schlagerzeile, dieses Wert der Menschheit zu offenbaren, dann teilt sie uns mit, weil Schlagermusik hört da keiner außer wir beide. Genau. gut. Also, fangen wir einfach mal an, ja? Ja, dann hier Mats ab. Okay. Die erste Übersetzung lautet: Who wants to kiss must be friendly. Ah, da kann ich mich dran erinnern. Wer küssen will, muss freundlich sein. Richtig. Schade, dass wir die Zeilen jetzt nicht singen dürfen. Nee. Also, das war ja teilweise noch lustiger, ne? Ja, der Text allein war schon Hammer. Genau, und dann diese fröhliche Musik dazu, wo das dann heißt, wer küssen will, muss freundlich sein. Also steckt auch eine tiefe Weisheit hinter. Ja. Das ist mal definitiv sowas, was man auch mal in seine Zitatesammlung aufnehmen kann. Ja, okay. Dann haben wir den zweiten Text. Ja. Warte mal, meine Telefonistin muss gerade ans Telefon. Ich glaube, es ist für mich. Warte mal kurz. Ja. Ja, in der Zwischenzeit warten wir mal auf René. Ja, ich bin wieder da. Ich habe. Ach, das ging ja schnell. Telefontermin verschoben. Ja, also zur Erklärung. Ach so, übrigens, ja, an der Stelle kurz, der Marco, der gerade gestört hat, den möchte ich gleich auch mal grüßen. Hi Marco. Aha. So, okay. Also für die Zuhörer noch an, als Erklärung, das waren jetzt 10 Minuten, die René telefoniert hat, die haben wir jetzt rausgeschnitten. Gar nicht wahr. So, mach weiter, die nächste Zeile. Also ja. Wer küssen will, muss freundlich sein, nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Deshalb bin ich immer so freundlich. Ne? Einfach mal versuchen, einfach mal versuchen, wenn es klappt. Okay. Morgen früh im Bus, viel Spaß. The lecker is off. Was? The... Okay, ich versuch's nochmal anders. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. The lecker is off. Oder lecker is off. The lecker is off. Na, der Lack ist ab. Richtig. Spricht man das so? L-A-C-Q-U-E-R. L-A-C-Q-U-E-R. Was? E-Q-U-E-R. Hab ich auch noch nicht gehört. Hab ich auch nicht gehört. Also, Lekwa ist ab. Der Lack ist ab, das stimmt. Ja, auch eine tolle Zeile. Schade, da hätte man die davor dazugehörige. Wäre bestimmt auch interessant gewesen. Ja, aber jetzt kommt eine Hammerzeile. Ja, okay. Okay, pass auf. Das habe ich übrigens nicht verstanden, warum Google das so übersetzt. Aber wir werden es gleich klären. Das ist eine Redewendung drin. Ja. Your heart is not assigned. You are more freely. You have already 2 children and soon becoming 3. And soon become was? And soon becoming 3. Achso. Ah, ja. Warte mal, wie war die? Ah, ich sag's nochmal. Dein Herz ist nicht zugewiesen? Nee, dein Herz. Da war irgendwas. Also, ich sag's nochmal. Du bist noch nicht geschieden, aber bald bekommst du 3 Kinder oder irgend sowas. Nein. Also, im Deutschen übersetzt ist es: Dein Herz ist vergeben. Du bist nicht mehr frei. Ihr habt schon 2 Kinder und bald werden es 3. Das ist doch mal ein Reim, ey. Das ist doch mal ein Reim, der kommt aus Herzen. Aus dem tiefen Herzen. Der hat wirklich geweint. Doch, da standen mir auch die Tränen in den Augen bei der Zeile. Ja, wir mussten vom Dienst immer abtreten, als verliebt. Ey, dein Herz ist vergeben, du bist nicht mehr frei. Du hast 2 Kinder und bald werden es 3. Schön. Mann. Könnte ich jetzt immer noch heulen. Ja. Okay. Ey, das wäre doch mal was für eine Dankeskarte oder so. Ja, also zum Abschießen. Ja, ich habe noch einen. I will be in each case your ex-friend. Ich werde in jedem Fall dein Ex-Freund sein. Ich werde immer nur dein Ex-Freund sein. Achso. Oh, aber ich glaube, das war bestimmt. Auch wenn mir die GEMA jetzt auf die Füße tritt. Ich werde immer nur dein Ex-Freund sein. Du bezahlst es, ja. Ach, das nehmen wir aus der Kasse. Okay. Aus der Trinkgeldkasse. Haben wir ein PayPal-Konto, wo man uns überweisen kann schon? Nee. Also, wenn ihr mehr Gesinge hören wollt von uns. Spendet für uns. Spendet. Ja. Ja. Wir haben auch einen. Ach Mensch, Stefan. Ey, wir hatten silberne Hochzeit in der letzten Sendung. Richtig. Haben wir keine Geschenke gekriegt. Und haben noch nicht mal ein gemeinsames Konto. Nee. Braucht man ja auch nicht. Der Marco ist immer noch am Telefon. Ich glaube, der will die Sendung schon übers Telefon hören. Das darf er nicht. Ja. Was ich festgestellt habe, Google kennt das Wort amputiert nicht. Amputieren kennen die nicht? Nee. Ja gut. Die amputieren ja auch selten. Die einverleiben ja viel mehr. Ja. Aber hier habe ich noch eine Hammerredewende. Ja. Hör zu. What can I do for the fact that I want to walk with you? What can I do for the fact that I want to walk with you? Was kann ich dafür, dass ich mit dir gehen will? Spazieren will. Was kann ich dafür, dass ich mit dir spazieren will? Das ist eine Hammerlied. Also das ist aus einem Liebeslied, ne? Also da spricht man noch über wahre Interessen. Ja, aber das kann ja nur ein frisch Verliebter sein, weil später will man ja nicht mehr spazieren gehen, oder? War das nicht mal so? Und hier, das ist wirklich... Jetzt kommen noch zwei, die sind wirklich Hammer. Pass auf. Lies have short legs. But, ja. But none are as beautiful as yours. Das ist meine Vorzeigezeile. Lies have short legs, but none are as beautiful as yours. Ja, und zwar Lügen haben kurze Beine, aber keine sind so schön wie deine. Genau. Auch das ist wieder ein Reim. Also man muss es nochmal hören. Lügen haben kurze Beine, aber keine sind so schön wie deine. Ja. Das ist doch mal ein Reim, da weiß man gar nicht, ob das als Kompliment oder ob das als Böswilligkeit gemeint ist. Genau, und dann gab es ja noch eine Zeile, so ähnlich. Lies have short legs, but then have I rather none. Das ist auch gut. Das ist so die eingeschnappte Zeile, weißt du? So, Lügen haben kurze Beine, dann habe ich lieber keine. Genau, Volltreffer. Ja, das ist so. Ja. Herrlich, das waren echt die besten. Wir haben nicht alle Songtexte übersetzt, aber das waren echt Brüller. Findet ihr doch auch hoffentlich, oder? Ich glaube, zum meinen, dass es war discofox-radio.net. Und da gibt es sogar einen Discofox-Fanclub. Ja, muss man sich mal angucken und vielleicht auch mal reinhören. Es geht, habe ich schon probiert, nicht von einem Apple, weil die Streams werden irgendwie alle nur in Windows-Formaten angeboten. Habe ich noch nichts gefunden. Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr hörenswert. Wenn ihr ein paar richtig geile Hammerzeilen habt, so jetzt sind wir auch noch explizit, dann ja, schickt sie uns per Mail. Genau, an blog@juba.de. Oder ihr singt sie uns auf eigene Gefahr auf den Anrufbeantworter. Unter Berlin 030 202 36803. Oder ihr singt sie uns aufs Fax. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Nein. Ihr könnt auch über das Kontaktformular Kontakt zu uns aufnehmen. Ja. Wir haben noch eine Rubrik, die hätten wir fast vergessen. Das sind nämlich die Geburtstagskinder. Happy! Happy Birthday to you! Are you happy? Happy! Und zwar habe ich jemanden, ein Dreivierteljahrhundert ist meine Oma geworden. Herzlich Dreivierteljahrhundert? Was ist ein Dreivierteljahrhundert? Das ist 100 durch 4. Durch 4 mal 3. 100 mal 4 durch 3, so. Ne? 100 mal 4 durch 3. Hä? Nee, 100 mal 3 durch 4. Nee, 100 durch 4 mal 3. Ja, wie alt ist er denn nun wirklich? 75. 75. Ja, schön. Nicht schlecht. Ja, und gleichzeitig hat auch meine Tante Gabi Geburtstag. Der Janis. Aus Chemnitz. Richtig. Und Herr Janis hat Geburtstag. Auch aus Chemnitz? Und, nein. Und die Ines, die kennst du auch. Unsere ehemalige Kollegin. Ah ja. Ja, stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich, ja. Ich erinnere mich mit dort noch. Definitiv, ne? Und zum Ende der Sendung wird immer schlimmer. Zwei weitere Leute haben noch Geburtstag. Einmal ein aktueller Blogger, und zwar Dirk, hat der Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch für herzlichen dich. Herzlichen Glückwunsch, Dirk. Der hat ja kurz nach der letzten Sendung, die er, wo er dich vertreten hat, Geburtstag, durften wir noch nicht gratulieren, aber jetzt können wir das locker machen. Ja. Und ein ehemaliger Blogger hatte noch Geburtstag. Und zwar der Mars 3142. Meins. 3214 meins. Nein. Peter hatte auch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Auch noch. Nachträglich an dieser Stelle. Ja, und Julias Mutter hat Geburtstag, und auch wenn sie diese Sendung nicht hört, herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle. Ja, von mir auch. Die allerherzlichsten Glückwünsche. Ich kenne sie ja. Du kennst sie ja auch, genau. Du hast ja dafür gesorgt, dass sie nach einem Monat Telefon haben. Das war nicht ich, das war der. Aber du bist der Telefonmann. Achso, verstehe. Ja, wenn ihr Probleme habt mit Telefonanschluss oder so, dann Stefan kriegt garantiert keine Provision dafür, aber wendet euch an ihn. Ich wollte ja gerade ein paar Freunde besorgen. Ach, das ist nett. Das ist nett, habe ich bitter nötig. Ja. Ja, das waren die Geburtstagskinder. Gut. Dann haben wir noch irgendwas vergessen? Also, ich bin hier am Ende des Plans angelangt. Na gut, wir sind ja heute ein bisschen ohne Plan durch die Sendung gerutscht. Ja, eigentlich wie immer, ne? Also hat sich nicht viel geändert. Aber gut, heute ja extrem. Ja, ich weiß nicht, aber also, wenn es den werten Zuhörer nicht gestört hat, machen wir das in Zukunft auch so. Ich denke, es war ein schöner Smalltalk und vielleicht hat euch ja auch das neue Spiel gefallen. Ihr könnt uns ja, wenn ihr wollt, ein paar Themen schicken, was wir mal übersetzen sollen. Ja. Was lustig ist. Oder ihr könnt auch, wenn ihr sagt, wir sollen uns über ganz bestimmte Sachen mal unterhalten, weil ihr ein Lieblingsthema habt, Also so wie früher in der Schule, da musste man ja einen Vortrag machen, ne? Da musste man sich dann das Thema aussuchen. Und wir machen das hier so, wir machen den Vortrag und ihr sucht das Thema aus. Das heißt, wenn ihr euch über das Sexualleben des Bombardierkäfers unterhalten, wissen wollt, dann sprecht uns auf die Mailbox und dann werden wir das zu unserem Thema machen. Oder wenn ihr irgendwas anderes habt, was euch interessiert, dann sagt uns einfach Bescheid und wir werden dann hier die Sache schon über die Bühne bringen. Genau. Was meinst du, Stefan, ne? Ja, machen wir. Ja, also es gibt nichts, worüber wir nicht reden können. Nein, wir können über alles reden. Ja, klöppeln wäre mal interessant. Klöppeln? Ja. Na gut. Okay. Ja, dann sind wir ja schon am Ende der Sendung angekommen. Ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal Marco grüßen. Der ist nämlich immer noch am Telefon. Das ist ja, ja schlimm, ne? Ja. Warte mal ganz kurz, bleib mal kurz. Ja, okay. Und ihr habt die Sendung jetzt auch überstanden. Wir danken euch fürs Zuhören. Richtig. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Ja. Und entschuldigt die mehr als halbe Stunde. Aber ich hoffe, ihr könnt euch dran gewöhnen. Wir werden das wohl öfter jetzt in der Länge wohl nur hinkriegen. Ja, René wird nie pünktlich fertig. Gewöhnt euch dran. Jetzt ist René ja wieder jede Folge da. Ja, genau. Nächste Woche, ne? Ne, übernächste Woche. Nicht vergessen. Ja. Alle, die haben sich jetzt bestimmt an den 2-Wochen-Rhythmus gewöhnt und schalten dann nächstes Mal nicht mehr ein. Ja. Also dann macht's gut, ne? Genau. Bis die Tage. Tschüss. Ciao. Wir machen so ganz easy, ne? Easy going heute. Gut, dann wünsche ich dir eine gute Reise. Dankeschön. Durch das halbstündige Epos schönster Inhalte. User-generated Content. Warte mal, Stefan. Ich wollte gerade sagen, warum wirst du auf einmal so leise? Und weißt du, was war? Nee. Ich habe einen Finger am Kopfhörer am Drehrad gedreht. Nee. Jetzt wollte ich gerade die Aufzeichnung abbrechen, wegen technischer Störung. Oder du bereitest dich erklärt, du erklärst dich bereit. Dann stoppen wir jetzt, oder? Ja. Nee, alles schick, alles dick. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.